Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn Sepp Müller ganz herzlich begrüßen, den stellvertretenden Fraktionschef der CDU im Bundestag. Das ist insofern wichtig zu wissen, als er neuerdings ein bisschen so klingt, als sei er heimlich in die Linkspartei eingetreten, wettert plötzlich öffentlich gegen profitgierige Ölmultis, die dringend an die kurze Leine des Kartellamts gehören, oder schimpft beispielsweise auf Porsche-Fahrer, die keine Tankrabatte auf Kosten der Allgemeinheit bräuchten. Dazu muss man wissen, Sepp Müller leitet für die CDU die Taskforce, die sehr schnell Lösungen finden sollte gegen die immer weiter steigenden Spritpreise. Und es ist interessant zu sehen, wie die Schneidigkeit seiner Aussagen in den letzten Wochen immer weiter nach oben ging. Oder wie es Iris Mayer in der Süddeutschen so schön formuliert hat, die Schneidigkeit korrespondierte ziemlich genau mit der jeweiligen Höhe des Benzinpreises. Die Frage ist nur, sind wir jetzt an der Tanke schon aus dem Schneider oder hat das Elend noch gar nicht richtig begonnen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, Anna Lehmann ist bei uns, die für die Kollegen der TAZ das Parlamentsbüro leitet seit vielen Jahren und immer sehr genau weiß, was hinter den Kulissen vor sich geht. Und offenbar hat sie ein Déjà-vu. Die Ampel lässt grüßen, sagt sie. Der Tankrabatt ist back. Ziemlich kraftlos und saftlos findet sie, was da jetzt beschlossen worden ist, und wundert sich offenbar. Wenn sie schon alte Ampelideen kopieren, sagt sie, hätten sie wenigstens gleich noch den Preis für Deutschland-Tickets ein bisschen senken können. Und ich verstehe nicht, sagt sie, dass andere Länder den Preisdeckel längst haben, während diese Regierung nur redet und streitet. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, die Frage ist, ist Besserung in Sicht? Und da kommt Dr. Azadeh Samirirat ins Spiel. Denn dass die Spritpreise so durch die Decke gehen, ist natürlich nicht ursächlich Schuld der Bundesregierung, sondern liegt an einem Krieg, von dem aktuell keiner so richtig weiß, wann er ein Ende finden wird. Eine Verzweiflungstat nennt sie die Idee der Amerikaner, jetzt ihrerseits die Meerenge von Hormuz zu blockieren. Wir wollen aber auch mit ihr darüber reden, was in Iran, was im Inneren des Landes wirklich vor sich geht. Im Februar hat die Zentralbank einen 5-Millionen-Rial-Schein eingeführt, im März dann einen 10-Millionen-Schein, Gegenwert gerade mal 6,50 €. Wir hören nicht nur von horrenden Inflationsraten jenseits von 50%, sondern auch von Massenentlassungen, von tiefer Verzweiflung. Die Frage ist, wie lange kann das Regime das durchhalten? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wer wirklich verstehen will, was die Straße von Hormuz für den Welthandel bedeutet, muss Dr. Moritz Brake fragen, einer der Experten für maritime Sicherheit, an den wir viele Fragen haben. 90%, glaube ich, des gesamten Welthandels läuft ja über riesige Schiffe mittlerweile. Wie viele davon gehen nur durch diese Meerenge, die wir da gerade sehen? Wem gehören diese Schiffe eigentlich? Warum fahren auch deutsche Schiffe unter liberianischer Flagge, wie er berichtet, und haben oft keinen einzigen deutschen Seemann mehr an Bord? Um wie viel Geld geht es wirklich, wenn schon allein das Schiff selber mehr als eine 500 Millionen kostet? Was kostet allein die Versicherung? Warum greift sie dennoch nur in bestimmten Fällen? Und was ist das für ein System, über das er sagt, sehr interessant, mit dem Beginn der Globalisierung hat sich der Handel auf den Meeren dramatisch verändert. Bin sehr gespannt, wie Sie das berichten. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank. Frau Lehmann, wie fanden Sie, um einmal kurz nach Amerika zu gehen, die Tatsache, dass Trump jetzt offenbar auch nicht mehr davor zurückschreckt, den Papst anzugreifen? Naja, man muss sagen, es liegt ja genau in der Trumpschen Logik. Also er hält sich ja für den Messias. Insofern muss er den Papst als seinen Stellvertreter auf Erden begreifen, der ihm zu dienen hat und nicht umgekehrt. Aber ja, Spaß beiseite. Man muss Leo dem 14. ja nur gratulieren. Also wenn er es geschafft hat, durch seine klare Verurteilung der unsäglichen Gewalt in Nahost Trump gegen sich aufzubringen, dann steht er offenbar auf der richtigen Seite und hat einen klaren moralischen Kompass. Ein Kompass, den man unseren Politikern auch manchmal wünschen würde. Da sind wir schon bei Sepp Müller, ging schneller als gedacht. Herr Müller, was geht Ihnen als Christdemokrat durch den Kopf, wenn Sie sowas mitkriegen? Ja, einige in meiner Heimat bezeichnen ihn als Wahnsinnigen. Ich würde mir das nicht anmaßen, über einen amerikanischen Präsidenten das Wort zu verwenden, aber gleichzeitig ist es anmaßend. Es ist anmaßend, wie er Papst Leo hier angeht und vor allem, was er auch dem Amt des Präsidenten der amerikanischen Nation antut, nämlich einen Misskredit zu bringen. Das ist nicht gut, was er dort tut. Vielleicht können wir einmal kurz die Grafik zeigen. Das ist das, worum es tatsächlich geht und was sozusagen dann der Stein des Anstoßes war. Interessant, wie Trump sich selber dann hinterher rausgeredet hat. Vielleicht können wir das einmal kurz einspielen. Eine spektakuläre Wendung. Wäre man gar nicht drauf gekommen. Schauen Sie mal. Herr Präsident, haben Sie ein Bild von sich als Jesus gepostet? Das wurde nicht dargestellt. Ja, ich habe es gepostet. Ich dachte, es sei ich als Arzt. Und es hatte mit dem Roten Kreuz und ihren Helfern zu tun, die wir unterstützen. Und die Fake News machen so etwas daraus. Wie kommen die darauf? Das soll ich als Arzt sein, der Menschen gesund macht. Das ist nicht schlecht interessant, Frau Samirirat, fand ich die Reaktion in Iran. Der Präsident, der sagt, wenn man im Namen des großen iranischen Volkes spricht, dann kann man sowas nicht durchgehen lassen und sagt, die Beleidigung Jesu Christi, des Propheten, des Friedens und der Brüderlichkeit sei für keinen freien Menschen akzeptabel. Er wünsche dem Papst Würde und Erfolg. Sind wir jetzt so weit gekommen, dass die Mullahs jetzt den Papst verteidigen müssen? Also so überraschend ist das jetzt eigentlich auch nicht. Das ist ja durchaus so, dass auch in der Schia Jesus ja als Prophet anerkannt ist. Das ist schon durchaus richtig. Eine Figur, die durchaus sehr respektabel angesehen ist in der schiitischen Religion. Und Iran sieht es natürlich auch gern, wenn der Papst sich hinstellt und sehr kritisch gegenüber einer solchen Militärintervention sich positioniert. Ich meinte es jetzt eher in Bezug auf Trump und seine MAGA-Bewegung, die sich ja immer genau auf das berufen, auf die Bibel, auf christliche Werte. Evangelikale in den USA, irgendwie 80 Millionen, sind eine wichtige Basis für Trump. Ne? Und plötzlich werden sie verteidigt aus dem Iran. Ja, da sieht man eben auch, wie absurd die Zustände mittlerweile sind. Das ist ja eine völlig skurrile und surreale Welt, in der wir uns befinden. Und man kann sich natürlich lustig machen über den Präsidenten, aber das ist eine Person mit ungeheurer Macht, dessen Entscheidungen massive Folgen haben, die wir auch gerade im Nahen Mittleren Osten gerade ganz intensiv sehen. Auch Folgen, die bis zu uns nach Europa reichen. Und das ist eben die Dramatik an der Situation, dass eine solche Person über eine solche Reichweite, über eine solche machtpolitische, herrschaftspolitische Funktion verfügt, die uns alle betrifft und für uns alle Auswirkungen hat, egal ob man ihn sozusagen belächelt, belachen möchte oder nicht. Wie geht es Ihnen eigentlich dabei, wenn Sie das hören, als jemand, der sich mit maritimer Sicherheit den ganzen Tag beschäftigt, dass da ein Mann mit einem einzigen Satz den Welthandel im Grunde in echte Schwierigkeiten bringen kann, den gesamten Welthandel, mit einem Satz, nämlich mit dem Satz, wir machen das jetzt auch, wir blockieren jetzt auch. Ja, also ich meine, zur Bewertung von Trump fällt mir gerade hier in Hamburg ein schönes Zitat von Helmut Schmidt ein. Der sagte mal, man darf nicht lügen, aber man muss auch nicht alles sagen, was man weiß oder denkt. Aber wenn ich das aus der Brille maritim bewerte, dann sieht man natürlich an der Art und Weise, wie die US Navy diese Operationen durchführt, wie sich die Situation um die Straße von Hormuz entsponnen hat, dass da ganz offensichtlich tiefe Erfahrungen, die eigentlich die US-Streitkräfte haben in der Region und wissen um die Gefahr der Blockade der Straße von Hormuz, nicht berücksichtigt worden sind bei den Entscheidungen, bei den Planungen, die dann ja, auf Geheiß des Präsidenten umgesetzt wurden. Und zum Thema, wie sich das auswirkt, ja, die Blockade der Amerikaner hier ist ja letztlich keine Vollblockade der Straße von Hormuz, sondern es ist eine Reaktion auf den Versuch Irans, ein Schutzgeldsystem aufzubauen in der Straße von Hormuz, also machtpolitische Hebel anzusetzen, die ganze Region in Geiselhaft zu nehmen und die Weltwirtschaft. Und das nicht mitzumachen, ist sogar folgerichtig. Das heißt also, diese Blockade der Amerikaner ergibt komplett Sinn. Müssen wir gleich mal detaillierter drauf schauen. Ist hochinteressant, was Sie darüber berichten. Vor allem, wie der Welthandel läuft und wie wenig resilient wir dann doch am Ende sind. Und wie sehr wir gefährdet sind. Frau Lehmann, haben wir am Wochenende mitgekriegt. Wie nah war die Bundesregierung am Wochenende an einer richtig fetten Regierungskrise? Na, die deuteten sie sich ja im Vorfeld schon an. Es ist schon ein, krass, wenn öffentlich der bekannt wird, dass der Vizekanzler im Prinzip die Wirtschaftsministerin zum Gespräch einlädt. Also es waren natürlich auch Sozialverbände, Gewerkschaften mit da. Und sie sagt, sie hat keine Zeit. Und parallel tritt sie vor die Kameras und watscht ihn öffentlich ab. Also das ist mehr als schlechter Stil. Und dann sich der Kanzler im Prinzip genötigt sieht, über seinen Regierungssprecher zu sagen, bitte mehr Zurückhaltung. Also das ist schon feinste Ampelkrise, wie wir sie eigentlich nicht mehr erleben wollten. Dann kam ja diese ja, Klausurtagung, die war lange geplant und auch vorbereitet, aber natürlich mit einem ganz anderen Ziel. Also man wollte sich grundsätzlich mal unterhalten über anstehende Reformen, unter anderem über die Steuerreform, hat man ja dann auch gemacht. Aber dann kam eben das Scheitern der Verhandlungen in Islamabad. Dann kam die Ankündigung der Amerikaner, sie wollen jetzt ebenfalls die Straße von Hormuz blockieren. Und dann sah sich die Regierung, ich hätte fast gesagt, die Ampel, nein, es waren sozusagen die schwarz-roten Koalitionsspitzen genötigt, in den Krisenmodus umzuschalten. Und es reifte die Erkenntnis, wir müssen hier irgendwas präsentieren. Also Merz hatte vorher noch gesagt, also Vorsicht vor schnelle Entlastungen sind nicht zu erwarten. Und dann kam man mit einem Ergebnis heraus, was so nicht absehbar war. Und nämlich mit dem Tankrabatt. Reloaded und eben mit diesem Krisenbonus, den die Arbeitgeber. Über den Tankrabatt reden wir gleich noch mal intensiver. Herr Müller, was ist da am Wochenende zwischen Klingbeil und Ihrer Wirtschaftsministerin passiert, aus Ihrer Sicht? Wie würden Sie das beschreiben? Sie haben in der Sache richtigerweise auch Ihre Argumente ausgetauscht, weil wir haben große Herausforderungen. Wir können hier in Deutschland nur Symptome behandeln. Die Ursache ist gerade beschrieben worden. Die Ursache liegt nicht in Deutschland. Das können wir nicht beeinflussen. Jeder Mensch, der täglich pendelt, jede Pflegekraft, merkt es jeden Tag an der Tanksäule, was sie zusätzlich bezahlen muss. Ja, aber darum geht es ja jetzt nicht. Und diese Argumente wurden öffentlich ausgetauscht. Das ist der entscheidende Punkt. Öffentlich ausgetauscht. Das gehört in der Demokratie dazu, dass wir miteinander reden. Ah. Und der Bundeskanzler hat am Donnerstag richtigerweise versucht, muss ja dazu einordnen, dass die Taskforce durch die Koalitionsfraktionen eingerichtet wurde und bis Freitag Ergebnisse haben wollte, die gemeinsam in der Bundesregierung abgestimmt sind. Und deswegen hat der Bundeskanzler auch am Donnerstag versucht, diese gemeinsame Position zu erzeugen. Das ist augenscheinlich nicht gelungen. Und dann war klar, dass wir auch als Taskforce der Koalitionsfraktionen die Bitte deutlich Richtung Regierung gebildet haben, dass wir hier Lösungen benötigen, auch relativ schnelle Lösungen. Nochmal, und nochmal, diese schnellen Lösungen wurden miteinander besprochen. Nicht ablenken. Wie kann es zu sowas kommen? In einer solchen Situation, in der alles drauf schaut und alles Führung erwartet von der Regierung, zerlegen Sie sich auf öffentlicher Bühne. Wie kann das sein? Friedrich Merz hat Führung übernommen. Friedrich Merz hat das am Wochenende geklärt. Der hat am Donnerstag nochmal deutlich gemacht, was er erwartet, dass gemeinsam die Regierung hier einen Vorschlag macht, die Regierungsmitglieder. Das ist auch die Erwartung unserer Koalitionsfraktion, dass wir hier gemeinsam Lösungen präsentieren. Und diese Lösungen sind am Samstag verständigt worden. Reichen die aus? Die werden nicht ausreichen. Aber diese Lösung ist der zweite Schritt, nachdem wir das erste Paket auf den Weg gebracht haben. Aber Herr Müller, Sie können uns mal mitnehmen, Frau Lehmann, in die Chronologie dieser Krise. Wie hat sich das aufgebaut? Woran hat sich das entzündet? Wie ging das los? Naja, der Lars Klingbeil ist Finanzminister, er ist aber auch SPD-Vorsitzender. Und er hat Vorschläge präsentiert, die für den Koalitionspartner, insbesondere für den Teil, den Frau Reiche da repräsentiert, offenbar schwer verdaulich war, nämlich immer wieder Übergewinnsteuer. Ich kann das mal zeigen. Ja, da gab es diesen Post, glaube ich, am Donnerstag, wo man das auch noch mal nachlesen kann. Übergewinnsteuer, haben Sie schon gesagt. Dann ging es, glaube ich, um einen Preisdeckel. Vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen. Und das dritte war die Senkung der Energiesteuer, also salopp gesagt der Tankrabatt. Mhm. Und genau, das hat er sozusagen, er hat auch gesagt, wir machen Druck. Und er hatte offensichtlich stärker als SPD-Vorsitzender agiert als Finanzminister. Ist ja auch legitim. Mhm. Die Union war auf der Zinne, also ich sage, die CDU war auf der Zinne. Also interessant ist, dass diese Vorschläge beim anderen Koalitionspartner, bei der CSU, ja durchaus auf Resonanz stießen. Mhm. Zum Beispiel Herr Söder hat ja öffentlich auch eingeräumt, ja, Übergewinnsteuer, findet er richtig, dass das geprüft wird. Genau, und dann ist sozusagen Frau Reiche hat sich genötigt gefühlt, öffentlich zu widersprechen. Und ich glaube, sie hat auch das ausgesprochen, was viele in ihrer Partei denken. Merz ist gewählt worden mit dem Versprechen Marktliberalität. Keine Eingriffe. Das hat er immer wieder gesagt. Mhm. Und nun macht der Koalitionspartner hier Vorschläge, die genau das Gegenteil sagen. Und dagegen ist ja die CDU auf die Zinne gegangen. Und dann lädt Klingbeil zum Gespräch und sie kommt nicht. Genau. Und sie fühlte sich offenbar, also es ist ja, Frau Reich ist eine Frau, ich glaube, der es auch schwerfällt zu kommunizieren. Also das ist nicht ihre große Stärke. Und sie fühlte sich offenbar vorgeführt und hat gesagt, also ich nutze jetzt, und sie weiß ja auch, dass Teile der Partei, also vor allen Dingen die Mittelstandsvereinigung, aber auch der Parlamentskreis Mittelstand und so, dass sie die auf ihrer Seite hat. Und ich möchte nicht mal ausschließen, dass Merz eigentlich genauso denkt wie sie. Also er ist natürlich auch skeptisch, das hat er auch immer wieder gesagt. Und sie hat das offen die Kritik ausgesprochen, wo sie weiß, dass viele in ihrer Partei die auch teilen. Und sie hat ja dann im Parteivorstand auch Applaus dafür bekommen. Also sie ist diejenige, die sagt, was die Partei denkt oder so, was viele in der Partei denken. Und Herr Müller, Sie haben ja selbst, also Sie finden zwar jetzt den Tankrabatt richtig und gut und haben ihn ja auch mit vorangetrieben, aber ich weiß, am 26. März, da waren Sie selber auch noch strikt dagegen. Ja, darüber reden wir gleich nochmal, Frau Lehner. Das bringt ja gar nichts. Lassen Sie uns einmal, Herr Müller, ich würde mal gerne verstehen, nochmal in einer solchen Krise, in einer solchen Situation, da lädt der Finanzminister die Wirtschaftsministerin, also Kollegin aus dem Kabinett, ein zu einem Treffen, zu einem Gespräch. Und sie schickt zwei Abteilungsleiter. Wie ist sowas zu erklären? Und tritt parallel dazu selber vor die Presse. Ja, die Termine machen die Minister selbst. Das müssen Sie auch richtigerweise die Ministerin fragen. Unabhängig davon hat der Finanzminister Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände eingeladen. Und der Koalitionsfraktion, das ist richtig. Und deswegen werde ich, und das verstehe ich, dass Sie da nachfragen. Es ist ja wichtig, dass wir ein Ergebnis haben. Und das Wichtige ist, dass das Ergebnis ich verstehe auch, dass Ihnen da die Worte fehlen, aber ich würde es trotzdem gerne wissen. Also was gibt das für ein öffentliches Bild? Ja, wie kann das sein? Das Bild, was es abgibt, zeigt auch das, dass wir hier in Deutschland nur Symptome behandeln können. Dass wir riesige Herausforderungen haben, vor denen wir stehen, finanzieller Art. Nein, werden noch über Lieferketten reden. Und natürlich gibt es dort unterschiedliche Herangehensweisen. Und die Taskforce hat sieben, die Taskforce hat immer in einem Einvernehmen, ja mittlerweile dreimal getagt, morgen das vierte Mal, immer im Einvernehmen auch gemeinsame Erklärungen rausgegeben. Sie werden zwischen dem Kollegen Zorn und mir, passt da auch kein Blatt Papier dazwischen. Alles und Dinge, wonach ich Sie nicht gefragt habe, Herr Dinge, Müller. Das sind Dinge, die wichtig sind, dass wir auch erwähnen. Weil nicht einfach weitersprechen. Was sollen die Bürger denken, wenn die Wirtschaftsministerin in einer solchen Situation nicht zu einem Treffen mit dem Finanzminister kommt? Es geht um was. Die Wirtschaftsministerin führt parallel dazu natürlich ähnliche Gespräche. Die Wirtschaftsministerin macht da parallel dazu eine eigene Pressekonferenz. Ja, die Pressekonferenz meines Wissens nach hat eine Viertelstunde gedauert und die Wirtschaftsministerin hatte davor und danach andere wichtige Termine, so wie ich den Terminkalender gehört habe im Nachgang. Ich mache die Termine der Wirtschaftsministerin nicht. Und Ihnen ist bekannt, was sie auf dieser Pressekonferenz gesagt hat. Die Wirtschaft muss funktionieren und die Wirtschaft funktioniert nicht. Und dass unsere Wirtschaftsministerin richtigerweise die Priorität darauf setzt, dass die Wirtschaft funktioniert, dass es Herausforderungen gibt, dass es Fragen gibt bei den Vorschlägen, die der Bundesfinanzminister gemacht hat, ist selbstverständlich. Herr Müller, alles nicht das Thema. Die Frage ist, warum diskutieren Sie sowas öffentlich? Was gibt das für ein Bild für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, wenn sie nicht mal in einer solchen Situation, wo es echt um was geht, in der Lage sind, sich vorher einmal sauber abzustimmen und dann gemeinsam vor die Presse zu treten, um das zu erklären. Sondern der Finanzminister macht sein Ding und sie tritt parallel dazu vor die Presse und erzählt das genaue Gegenteil. Ich verstehe, dass Sie mir die Frage stellen, aber wissen Sie, welche Frage ich jeden Tag bekomme? Wie kann ich meine Tankrechnung bezahlen? Wie komme ich auf Arbeit? Wie können die Spediteure entweder Mitarbeiter bezahlen oder die Tankrechnung bezahlen? Ja, das hängt ja alles damit zusammen. Das sind die Fragen, die ich bekomme. Ich bekomme von keinem Spediteur, von keinem Pendler die Frage, die Sie stellen. Ich kann Ihnen die gerne beantworten. Die Antwort ist, ich kenne nicht den Terminkalender der Ministerin. Die Ministerin, so wie mir im Nachgang berichtet wurde, hatte davor und danach wichtige Termine mit Wirtschaftsvertretung, um diese Krise gemeinsam anzugehen. Am Wochenende haben wir Lösungen gefunden, die schnell wirken, die schnell umgesetzt werden. Ich verstehe, dass Sie das verkaufen wollen. Und auf dieses Thema werden wir unseren Fokus legen. Es ist das zweite Paket innerhalb von kürzester Zeit. Andere haben dafür viel länger Wissen Sie, warum Ihr Spediteur und Ihre Pendler, die Sie in Sachsen-Anhalt, warum Sie Ihnen diese Fragen stellen? Weil Sie dieses Bild abgeben. Weil Sie nicht gemeinsam vor die Leute, vor die Kameras treten und sagen, pass auf, so machen wir es jetzt. Deswegen müssen die Ihnen diese Fragen stellen. Sehen Sie den Zusammenhang? Die Fragen werden deswegen gestellt, weil die Preise nach oben gehen, weil der Krieg im Iran herrscht, weil die Straße von Hormuz geschlossen ist. Mhm. Und deswegen haben wir mit dem ersten Paket was auf den Weg gebracht, bringen mit dem zweiten Paket was auf den Weg und werden wahrscheinlich sogar noch ein drittes Paket nachlegen müssen. Das sind die Fragen, die uns gestellt werden. Die Menschen wollen Lösungen haben und diese Lösungen ringen wir, weil es keine einfachen Lösungen sind bei diesen schwierigen Herausforderungen. Das ist Krieg. Das verstehe ich. Und Sie sind auch nicht diejenigen, die den Krieg vom Zaun gebrochen haben. Finden Sie nicht, dass es gerade in der Situation wichtig wäre, sauber zu kommunizieren und das Gefühl von Einigkeit und auch von Einheit zu verströmen, damit die Leute wenigstens bei Ihnen das gute Gefühl haben, dass sie sich einigermaßen grün sind? Ich bin mir grün mit dem Kollegen Zorn und innerhalb der Koalitionsfraktion bin ich mir sehr, sehr grün, auch mit der SPD gemeinsam eine Lösung voranzubringen. Das ist schön, dass es Inseln der Seligkeit da gibt in dem Zusammenhang. Lass uns einmal kurz hören, wie Katharina Reich, wie die Wirtschaftsministerin, vor die Presse getreten ist. Mit welchem Satz? Abwatschen ist, glaube ich, noch ein freundliches Wort dafür. Bitte schön. Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind. Das führt zu Verwirrung und hilft den Verbrauchern nicht. Ich plädiere für Maßnahmen, die ökonomisch sinnvoll, zielgerichtet und am Ende des Tages haushaltsschonend sind. Es braucht Preissignale, die erhalten bleiben müssen. Verstehen Sie, dass Ihr eigener Kanzler nach diesem Auftritt sagt, er ist befremdet über diesen öffentlichen Schlagabtausch? Ich kann den Kanzler verstehen, dass er auch den Wunsch der Koalitionsfraktion vernommen hat, dass wir Lösungen brauchen. Mhm. Und egal ob am Donnerstag, am Freitag oder am Samstag, wir wollten Lösungen haben und diese Lösungen kommen jetzt. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage. Mhm. Mhm. Frau Lehmann, nochmal, was war da los im Inneren der Koalition, wenn sowas passiert, auf offener Bühne? Das ist eine Koalitionskrise oder kurz davor. Also natürlich, Herr Müller, haben Sie recht, dass die Leute andere Fragen stellen, aber die spüren die Krise, die spüren den Preisdruck, die spüren die Unsicherheit, die fragen sich, ob sie morgen noch einen Job haben. Und dann wollen sie eine Regierung haben, die handelt. Und mal unabhängig davon, wer jetzt in der Sache recht hat oder nicht oder wer angefangen hat oder nicht, eine Regierung, die in so einer Situation mit Punkt. Sich selbst beschäftigt ist, und streitet. Das ist eine schlechte Regierung. Mhm. Der CDA-Kollege, auch Ihre Partei, Christian Bäumler, hat sogar einen Rücktritt gefordert. Haben Sie das mitgekriegt? Ja. Weil das ist doch ein starkes Stück. Kam von der CDA, aber der gehören Sie ja auch an, also der Arbeitnehmerschaft. Sie gehören aber auch dem Parlamentskreis Mittelstand an. Mhm. Aber das ist, wenn das aus den eigenen Reihen kommt, ist ein Hinterbänkler, aber egal, aber ist ein Zeichen dafür, dass es ernst ist. Hat Katharina Reiche, Frau Lehmann, die Forderung nach einer Übergewinnsteuer, hat sie die damit geschreddert von Klingbeil? Nee, ganz im Gegenteil. Glauben Sie, dass die kommt? Ich denke, sowas wie eine Übergewinnsteuer oder was auch immer wird kommen. Also es ist ja so, der Staat wendet derzeit Steuergeld auf, um sozusagen die Bürgerinnen zu entlasten. Und es ist notwendig, dass man die Konzerne an diesen Entlastungen mitbeteiligt, in irgendeiner Form. Und das steht ja so auch in dem Ergebnispapier drin, etwas verklausuliert durch kartellrechtliche oder steuerrechtliche Maßnahmen. Man kann auch ein Und dazwischen setzen, aber es steht ein Oder drin. Und wenn das jetzt nicht passierte, dann würde das ja, wenn das durch das allgemeine Steueraufkommen finanziert werden würde, dann würde das ja bedeuten, dass wir, die Bürgerinnen, dass alle Steuerzahlerinnen ihre eigenen Entlastungen finanzieren. Man kann aber durch Preisvergleiche sehen, also es gibt ja dieses schöne Portal benzinpreis.de und da sieht man, wie hoch war denn die Marge zum Beispiel beim Diesel nach Abzug von Steuern und Kosten am 1. März, die lag, glaube ich, bei 42 Cent. Mittlerweile ist sie bei 79 Cent. Also sieht man ganz klar eine Steigerung der Margen. Die Konzerne verdienen an dieser Krise, verdienen an diesem Krieg. Und es ist nur recht und billig, dass sie auch dafür zur Kasse gebeten werden. Und das hat ja auch schon mal funktioniert. Die EU hat 2022, 2023 EU-weit die Mineralölkonzerne und die Gasproduzenten mit einer Übergewinnsteuer belegt. Und nach Deutschland sind in diesem Zuge, das hat eine Anfrage der Grünen ergeben, auch 2,5 Milliarden Euro in die Kassen gespielt worden. Also es ist nicht wirkungslos. Also insofern ist es nur recht und billig, dass diejenigen, die jetzt an der Krise verdienen, auch die die Abfederung mittragen. Würden Sie mitgehen? Wir sind uns bei dem Punkt einig, dass wir die Mineralölkonzerne an die kurze Leine nehmen müssen. Was vor allem am Anfang passiert ist, dass sie sich die Taschen voll gemacht haben. Das haben alle gesehen. Das ist auch meines Erachtens nach nachweisbar. Deswegen haben wir bewusst das Kartellrecht verschärft. Und das Kartellrecht lässt es zu, dass wenn eine nicht ordentlich stattgefundene Preisbildung zu Lasten von Verbrauchern und des Mittelstands stattgefunden hat, könnte auch das Kartellrecht abschöpfen. Das wäre eine Möglichkeit des Kartellamtes, dies anzuwenden. Wir mussten aber erstmal das Kartellrecht nachschärfen, damit wir anders als zu Ampelzeiten, wo mit einem Fernglas auf den Preiskalkulator geschaut wurde und man an die Tür geklopft hat, könnt ihr mir mal bitte sagen, wie die Preise kalkuliert? Und die Türen zugelassen haben, haben wir jetzt gesagt, das Kartellamt setzt sich neben den Preiskalkulator und schaut sich genau an, wie er die Preise kalkuliert. Das klingt jetzt so wahnsinnig entschlossen und klingt auch so, als würde es funktionieren. Damit wir, wenn wir die Parteikollege Sven Schulze, der gerade für die CDU in Sachsen-Anhalt der Spitzenkandidat ist. Guter Mann. Sehr guter Mann, okay, dann macht das mein Argument noch besser. Der sagt, das funktioniert alles nicht mit dem Kartellamt und setzt sogar noch nach und sagt, wenn Behörden dermaßen nichts tun, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir diese Art von Behörde überhaupt noch brauchen. Das Kartellrecht ist ist der Bestandteil in der sozialen Marktwirtschaft. Und wir haben ja erkannt, dass beim ersten Tankrabatt zu Ampelzeiten das Kartellamt nicht so wirkungsvoll vorgehen konnte. Und deswegen war unser erster Schritt und das Wichtigste, wir müssen das Kartellrecht nachschärfen, was es vorher nicht gab, was Sven Schulze, unser Ministerpräsident, richtigerweise kritisiert hat. Das haben wir jetzt nachgeschärft. Es gibt die Beweislastumkehr, also der Kartellamtsmitarbeiter sitzt jetzt neben dem Preiskalkulator und lässt sich jetzt am Preiskalkulator zeigen, wie er die Preise macht. Und diese Beweislastumkehr wird jetzt schon angewendet, weil nämlich der Kartellamtspräsident die ersten Briefe rausgeschickt hat. Ich würde mir da auch mehr Engagement wünschen. Das ist unabhängig, das Kartellamt. Ich persönlich wäre als Kartellamtspräsident zu den Mineralölkonzernen gefahren und hätte mir das auch persönlich angeschaut. Aber nochmal, das ist ein unabhängiges Kartellamt, das läuft jetzt auch im Kartellverfahren. Und die Diskussion haben wir auch in der Taskforce geführt. Und das war ja erstmal Grundlage für alle weiteren Schritte, die jetzt kommen. Und eins muss man ja ergänzenderweise dazu sagen, zu den 2,1 Milliarden Euro, die werden alle beklagt. Alle Bescheide davon werden beklagt. Natürlich, würde ich als Mineralölkonzern auch machen. Davon werden beklagt, weil genau das, was ich Ihnen jetzt erklärt habe, ähnlich wie im Steuerrecht, die Mineralölkonzerne nutzen, davon ist noch kaum ein Euro geflossen. Das ist alles noch eine Schattenbuchung. Wenn man sowas macht, dann muss man es richtig rechtlich sauber machen, aus der Fehler der Vergangenheit. Aber Herr Müller, selbst wenn Sie das rechtlich sauber machen, dann würden die Mineralölkonzerne sagen, wir zahlen noch nicht freiwillig. Natürlich versuchen wir das zu beklagen. Herr Bracke, wie schauen Sie darauf, als jemand, der sich so viel auch mit Ölpreisgestaltung dem ganzen Thema auseinandersetzt? Mir macht das tatsächlich Sorgen, wenn ich mir das angucke, weil mein Eindruck ist, dass wir in der Situation, wo wir seit 12 Jahren Krieg in der Ukraine haben, in 4 Jahren klar die Absicht der Vollinvasion der Ukraine, wir die Sperrung von kritischen Seewegen haben, von denen wir abhängen, die Weltwirtschaft abhängt, aber auch unsere Versorgungssicherheit abhängt. Das heißt, die Einschläge kommen für uns immer dichter. In einer Situation, in der wir also unsere Selbstverteidigungsreflexe stärken müssen, unsere Wehrhaftigkeit, unsere Resilienz stärken müssen, werden tatsächlich Beruhigungspillen zubereitet. Sie meinen den Tankrabatt? Richtig. Beispielsweise. Genau. Sie glauben nicht an die Wirksamkeit dieses Instruments? Es ist gar nicht so wichtig, ob wir sozusagen die Wirksamkeit bei den Konsumentenpreisen erreichen, sondern mein Kritikpunkt hier oder meine Sorge geht in die Richtung, dass wir sagen, wenn die Bundesregierung, was sie ja tut, klar sagt, wir sind in einer Zeit, in der wir uns auf diese eskalierende Machtpolitik einstellen müssen, in der wir unsere Resilienz stärken müssen, unsere Wehrhaftigkeit stärken müssen, in einer Krise wie hier, die sich klar und greifbar zeigt, wo wir Ressourcen des Staates mobilisieren, wo wir an unsere strategischen Ölreserven gehen, wo wir Geld aus dem Steuersäckel nehmen, was vielleicht auch nicht so schnell wiederkommt. Ja. Und das nutzen wir, um Konsumentenpreise zufriedenzustellen, und zwar across the board. Das heißt, wenn alles wichtig ist, ist am Ende gar nichts wichtig. Ja. Genau. Ja, okay. Herr Müller, bevor wir gleich eine kurze Einlassung des Bundeskanzlers sehen, wie finden Sie den Tankrabatt? Gute Sache? Da war eine Sache derjenige, der jetzt am schnellsten umsetzbar ist. Aber ist das eine gute Sache? Und ich persönlich hätte mir zielgerichtetere Maßnahmen vorstellen können. Das ging aber in der kurzen Zeit nicht. Wir brauchen jetzt die Entlastung. Das hört sich gut an, was Sie sagen. Aber sagen Sie das bitte meiner Pflegekraft, die jeden Tag auf Arbeit fahren muss. Sagen Sie das dem Spediteur, der nicht weiß, am Ende des Monats, wie er die Tankrechnung bezahlen kann, ja, oder ob er den Mitarbeiter bezahlen soll. Herr Müller, das so ist ähnlich. Wir müssen ja auch schauen, wie wir die Probleme, die jetzt anstehen, lösen. Und ich gebe Ihnen recht. Und deswegen haben wir anstatt 3 Monate nur 2 Monate gemacht und werden uns auch weiter in der Koalition anschauen, welche Maßnahmen können wir dann, wenn der, wovon man heute ausgehen muss, würde mich auch Ihre Einschätzung interessieren, wenn die Lage weiter angespannt bleibt, auf was wir dann wie reagieren müssen. Und dann wünsche ich mir, dass es zielgerichteter ist. Sie haben gerade mit Pendlern argumentiert, mit Menschen, die zur Arbeit müssen. So ähnlich hat 2022 auch die Ampel argumentiert. Weiß ich, ob Sie sich erinnern. Und die Reaktion des heutigen Bundeskanzlers darauf fiel ungefähr so aus. Schauen Sie mal. Ich befürchte, dass die Bundesregierung innenpolitisch das gleiche Flickwerk fortsetzt, das sie in den letzten Wochen gezeigt hat. Wir haben diesen 300-Euro Tankrabatt oder Klimarabatt gehabt oder Klimazahlung. Das scheint sich jetzt fortzusetzen mit dem nächsten Vorschlag, den der Bundeskanzler macht, indem er die Tarifvertragsparteien einlädt, sich da auf solche Einmalzahlungen einzulassen. Ich halte das Ganze nicht für wirklich ausgegoren. Das ist kein Konzept, das ist wirklich Flickwerk. Und es zeigt aber auch, in welchem Dilemma die Bundesregierung ist. Sie muss jetzt Prioritäten setzen und das kann sie erkennbar nicht. Sie will alles zugleich haben und macht dafür immer höhere Schulden. Ich bin jetzt durcheinander. Spricht er über die Ampel oder über seine eigene Regierung? Er hat natürlich über die Ampel gesprochen, weil die Ampel am, Anfang nicht das Kartellrecht nachgeschärft hat. Wir haben jetzt mit der Nachschärfung die Möglichkeit, dass das Kartellamt nachvollziehen kann, ob die 17 Cent weitergereicht werden oder nicht. Wir werden jetzt im zweiten Schritt die Energiesteuer senken. Das ist der schnellste Weg. Und deswegen ist es auch ein richtiger Weg. Ich habe Ihnen meinen Wunsch gesagt und darum schauen wir uns auch weitere Maßnahmen an. Und wir werden diese Diskussion weiter in der Koalitionsfraktion begleiten. Ich kann doch nicht Steuergeld in die Hand nehmen, was nicht vorhanden ist. Und darum müssen wir auch sparen im Haushalt, auch bei uns selbst anfangen. Das ist der Weg, den wir beschreiten sollten und auch werden in dieser Koalition. Wenn wir nicht sicherstellen, dass dieses Steuergeld auch bei demjenigen, den wir entlasten wollen, ankommt. Und diesen Weg gehen wir. Erst Kartellrecht, dann entlasten. Monika Schnitzer, Wirtschaftsweise kennen Sie, eine der Top-Ökonomen des Landes, sagt, von allen denkbaren Lösungen ist das die schlechteste. Monika Schnitzer hat richtigerweise darauf hingewiesen, auch vorher, dass wir zielgerichtet das machen sollten. Genau. Und, dieses, und sie sagt und weiter, Hilfe mit der Gießkanne, was das ist, bringt gar nichts. Man hätte sich darauf konzentrieren sollen, denen zu helfen, die es wirklich brauchen. Und dieses zielgerichtet kriegen wir so schnell nicht umgesetzt. Das ist der Direktauszahlungsmechanismus, der durch Jörg Kukies als damaliger Finanzminister eingerichtet wurde. Dort sind nur 18% der Kontonummern hinterlegt. Da müssen wir besser werden. Da werden wir jetzt die 2 Monate nutzen. Es braucht nicht der Porsche-Fahrer die Entlastung. Nur wenn wir die Entlastung jetzt nicht an der Tankstelle bringen, dann kippen mir die Spediteure um, dann kommt die ambulante Pflegekraft nicht mehr auf Arbeit und kann den zu Pflegenden nicht mehr pflegen. Das sind die Dinge, über die wir jetzt im ländlichen Raum reden. Und da reden wir nicht über ein 9-Euro-Ticket, wie Ihr Vorschlag ist, Frau Lehmann. Ja. Weil bei mir in meiner Heimat, in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, da fährt früh der Schulbus, der kommt Nachmittag, in Ferien fährt gar keiner, der fährt keine U-Bahn. Sie brauchen das Auto, um auf Arbeit zu kommen. Das ist richtig, aber das geht ja auch nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern ein Bündel von breiten Maßnahmen zu schnüren. Und das hat eben die Ampel gemacht. Die hat gesagt, wir alle entlasten sowohl die Autofahrerin und auch den, und dann auch den Spediteur. Und da gebe ich Ihnen ja recht, das wirkt sich auch auf Preisgestaltung aus, also auf alle. Aber sie entlasten eben oder sie fördern eben auch den öffentlichen Nahverkehr und weisen damit einen Weg, wie Herr Brake angedeutet hat, aus dieser fossilen Abhängigkeit, die uns ja immer wieder auf die Füße fällt. Und das wäre angezeigt gewesen, das eine zu tun und das andere zu lassen. Also jetzt ein 9-Euro-Ticket wieder einzuführen oder das Deutschland-Ticket als 9-Euro-Ticket anzubieten, das wäre eine ganz konkrete Entlastung für ganz viele Menschen gewesen. Das wäre eine Entlastung vor allem für die Städte. 70% der Menschen wohnt im ländlichen Raum. Na, dann ist der es eben eine Entlastung für 30% der Menschen. Der Geschäftsführer der Harzer Verkehrsbetriebe sagt mir, er kann seine kleine Subunternehmen, die die Busse aktuell zur Verfügung stellen, nicht mehr bezahlen, weil die Spritpreise hochgehen. Was nützt Ihnen dann ein 9-Euro-Ticket, wo der Bus früh und abends einmal durch das Dorf fährt, wenn Sie nicht mehr die Busunternehmer haben, die dort fahren, weil die aktuell die Spritpreise nicht bezahlen können? Also das ist eine Diskussion in Berlin, das verstehe ich, das sei Ihnen auch vielleicht gegönnt, auch in Halle und in Magdeburg. Wo die U-Bahn aller 5 Minuten fährt. Das gilt aber für die Mehrheit der Menschen, die in diesem Land leben, eben gerade nicht. Gerade deshalb wäre es doch wichtig, dass man den öffentlichen Nahverkehr fördert und vor diesem Hintergrund müssen Sie doch auch zur Kenntnis nehmen, dass wenn wir die Energiesteuer senken, dass dieser Busunternehmer entlastet wird. Dass dieser Busunternehmer am 1. Mai 17 Cent weniger Energiesteuer zahlt. Für 2 Monate. Wie wollen Sie denn die Busse von A nach B bewegen? Die können nicht mehr bezahlt werden. Mhm. Für 2 Monate. Also Sie müssen sich doch auch längerfristig und darüber hinausreichende Maßnahmen überlegen. Ich meine, Sie haben jetzt eine Maßnahme präsentiert, wo Sie sagen, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen konnten. Das und der Krisenbonus. Und das sind zudem Maßnahmen, wo der Bund viel Geld gibt, wo er aber überhaupt noch keinen direkten Einfluss darauf hat, ob das Geld überhaupt ankommt. Aber Sie erkennen schon an, dass wir das Kartellrecht verschärft haben. Das erkenne ich an, aber Sie können auch nicht sagen, ob das Geld hundertprozentig weitergegeben wird. Das hat 22 zum Beispiel nicht geklappt. Und genauso ist es beim Krisenbonus, den die Arbeitnehmer erhalten sollen. Das können doch nur... Da sind Sie vom Goodwill der Arbeitgeber abhängig. Das können Betriebe nur machen, wenn Sie sagen, wir haben jetzt die Mittel, um diesen Krisenbonus überhaupt auszuzahlen. Und wer profitiert nicht davon? Prekär Beschäftigte, aber auch Rentner, Studierende. Also es gibt eine ganze Reihe Menschen, die überhaupt nichts davon haben werden. Und deshalb ist es doch gut, den Blick den Blick schweifen zu lassen und auch zu gucken, wie können wir denn wirklich Menschen über die Tanksäule hinaus entlasten. Frau Lehmann, die 1.000 Euro, wie finden Sie das? Also eine Wirtschaft, die ohnehin schon schwer unter Druck ist? Die 1.000 Euro waren nicht Bestandteil der Prüfaufträge. Ihr löst es bitte. Ich selbst war überrascht. Sind Sie dafür oder dagegen? Wir sehen die Wirtschaft, die schwierig unterwegs genau. ist. Genau, sind Sie dafür oder dagegen? Und deswegen kann ich jeden Arbeitgeber verstehen, dass er seinen Arbeitnehmern sagt, wir können es nicht leisten. Also sind Sie dafür oder dagegen? Ich als Arbeitgeber wäre in der aktuellen wirtschaftlichen Situation dagegen, das zu zahlen. Und ich als Herr Müller, als Mitglied der Koalitionsfraktion, habe heute auch dafür geworben, dass im öffentlichen Dienst diese 1.000 Euro nicht gezahlt werden. Das ist doch irre, ne? Sie im öffentlichen Dienst sagen Sie, ihr bleibt bitte außen vor. Also wir machen uns einen schlanken Fuß, aber Ihr Unternehmer macht das jetzt bitte. Es gibt Unternehmer, die es zahlen können. Herr Rossmann hat beispielsweise angekündigt, das zu zahlen. Das ist schön, dass er das kann. Das ist auch deswegen gut, weil er vor allem viele teilzeitbeschäftigte Personen hat, die ihr geringes Einkommen haben. Aber auch da wieder Kommunikation, Herr Müller. Was ist denn das für ein Vorbild? Sie machen so einen Vorschlag und sagen aber gleich schon mit als Bedienungsanleitung, pass auf, Achtung, wir als Staat halten uns da raus und macht ihr mal bitte. Also Sie wecken hier eine große Erwartungshaltung und sagen dann aber, ihr löst das bitte für uns. Also ich persönlich habe Ihnen gerade die Erwartungshaltung nicht geweckt. Ich habe gesagt, was ich erwarte, Sie sind der CDU-Fraktionsvize, Herr Müller, auch von dem Staat, der aktuell schwierige finanzielle Lage hat, übrigens auch Kommunen, auch die Bundesländer. Mhm. Deswegen ist es auch richtig, dass wir hier auch den Menschen reinen Wein einschenken. Es werden einige bekommen, weil auch die Arbeitgeber es sich leisten können. Es werden aber viele sich es nicht mehr leisten können. Genau. Und deswegen ist es auch wichtig zu sagen, dass wir nicht jede Krise dieser Welt, in der wir uns befinden, mit Steuergeld in Deutschland zuschütten können. Deswegen bin ich nicht auf Ihrer Seite zu sagen, wir müssen jetzt allen was geben. Das wird finanziell unser Land nicht aushalten. Wir müssen uns um die Bedürftigen kümmern. Da bleibe ich dabei. Da kommt ein drittes Maßnahmenpaket. Und deswegen geben Sie den Tankrabatt auch dem Porsche-Fahrer. Und deswegen werden wir nach dem Tankrabatt eine Anschlusslösung brauchen, wenn es länger geht. Der Tankrabatt kommt deswegen, weil er schnell wirkt. Weil er einfach schnell wirkt. Ich habe schon verstanden. Ist es wahr, dass Sie auch über die Abschaffung eines Feiertags diskutiert haben? 1. Mai? Nein. In der CDU? Also ich habe da nicht drüber diskutiert. Sie wissen davon auch nichts? Ich habe darüber nicht diskutiert. Nie gehört? Also wenn Parteimitglieder darüber diskutieren. Ich persönlich habe darüber nicht diskutiert. Kennen Sie das? Wird ja immer mal wieder das eine oder das andere. Melden die Kollegen von BILD heute. Ja. Also ich halte das nicht für nichts. Spiegel meldet es, glaube ich, auch. Spiegel meldet es auch. Ist in CDU-Kreisen diskutiert? Wie fänden Sie das? Also ich höre das heute zum ersten Mal. Ich weiß, deswegen frage ich Sie, ja. Ich höre das heute zum ersten Mal. Mhm. Wie fänden Sie das? Muss ich mir erstmal eine Meinung dazu bilden. Ad hoc zeigt es ja, in welcher Situation wir sind. Andere Länder haben auch Feiertage abgeschafft, ob das der 1. Mai ist oder Pfingstmontag oder Ostermontag. Darüber muss man gesamtgesellschaftlich sich unterhalten. Wir sind in einer schwierigen Lage. Ich glaube, diese Diskussion, ich kenne sie nicht, nochmal, ich kenne sie nicht, aber diese Diskussion macht klar, dass wir aus einer Zeit kommen, wo wir mit viel Geld Probleme zugeschüttet haben, danach mit Schulden zugeschüttet haben. Mhm. Dieses Geld gibt es nicht mehr. Mhm. Und jetzt fängt die Verteilungsdiskussion an. Und diese Verteilungsdiskussion, ist ja schön, wenn man die Verteilungsdiskussion tatsächlich mal führen würde. Dann würde man nämlich auch über eine Vermögenssteuer diskutieren oder über eine Reform der Erbschaftssteuer. Aber in Wirklichkeit will die CDU doch solche Verteilungsdiskussionen gar nicht führen. Lassen Sie uns, wir können gerne über das Thema, können wir gerne. Mhm. Wir können aber eins festhalten. Dieser Staat nimmt noch nie, hat in seiner Vergangenheit noch nie so viele Steuern eingenommen wie jetzt. Na klar. Lassen Sie uns vielleicht auch darüber reden, dass wir selbst erstmal bei uns anfangen. Brauchen wir noch eine deutsche Energieagentur, die DENA mit 700 Mitarbeitern, die für über 60 Millionen Euro Zuarbeiten für die Ministerien leistet, die selbst diese Expertise dort drin hat? Brauchen wir noch zusätzliche Förderprogramme, die wir aufgelegt haben, die nicht Aufgabe des Bundes sind? Lassen Sie uns bei uns selbst anfangen zu sparen. Lassen Sie uns mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn dann immer noch nicht das Geld reicht, um diejenigen in der sozialen Marktwirtschaft zu unterstützen, die Hilfe benötigen, dann unterhalte ich mich auch gerne mit Ihnen über diese Dinge. Aber diese Ad-hoc-Reaktion, zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Steuern und der Staat muss es erstmal wegnehmen und kann es besser verteilen, hat ja in den letzten Jahren gezeigt, dass es nicht funktioniert. Der größte Traum war gewesen, wir haben dort mitgemacht, Schulden auf, um ein Sondervermögen aufzulegen. Das ist dann alles super. Das ist so super, dass es 0,6% Wirtschaftswachstum erzeugt. Wir brauchen 1,7%, um diese Schulden zurückzuzahlen. Was hat das jetzt mit der Vermögenssteuer zu tun? Und vor diesem Hintergrund sage ich Ihnen, dass diese Ideen, mehr Steuern den Menschen wegzunehmen, mehr Schulden zu machen, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart zeigen, das ist spannend, dass wir hier keine Erfolge erzielen. Wir müssten bei uns selber anfangen. Lassen Sie uns den Staat effizienter machen, schlanker machen, per 8% Personalabbau. Darf ich Sie kurz fragen, das heißt, Sie waren dagegen, dass Friedrich Merz so viele neue Schulden gemacht hat? Ich habe Friedrich Merz deswegen verstanden, weil wir Infrastrukturmaßnahmen machen mussten und vor allem auch bei der Verteidigung, das ist ja die andere Ausnahme, bei der Verteidigung das auf den Weg zu bringen. Das war im Übrigen richtig, weil die NATO da auch ein Signal bekommen hat. Aber ich mache keinen Hehl daraus, dass ich bis heute Bauchschmerzen habe, diese Schulden durch meinen Sohn, Enkelkinder zurückzuzahlen. Und die Ideen, die wir ja immer gehört haben von linker Seite, nehmt Schulden auf und das refinanziert sich selbst, nehmt mehr Steuern den Menschen weg und das ist alles super. Die machen Sie jetzt selbst. Sehen wir in Großbritannien aktuell, die machen wir nicht selber, weil wir nicht mehr Steuern nehmen wollen, sehen wir in Großbritannien, dass eine höhere Besteuerung dazu führt, dass die Leute das Geld wegbringen. Ja, Geld ist ein flüchtiges Reh. Ja, lassen Sie uns bitte selber anfangen, im Staat selber auf unsere Kernaufgaben. Was Sie jetzt gerade machen, ist doch ein sehr leidenschaftliches Plädoyer für Überzeugungen, oder? Überzeugungen. Ja. Man muss doch irgendwie ein paar Dinge für sich klar haben, wenn man große Politik macht. Ich lese Ihnen mal was vor. Am 5. März, Sie. Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass mit Aktionismus nichts erreicht ist. Stichwort Tankrabatt, kostet viel Geld, bringt nichts. Am 10. März sagen Sie, einige Ölkonzerne haben vielleicht auf einen Tankrabatt gezockt, wie beim letzten Mal. 25. März. Steuersenkungen beim Sprit helfen nicht den Autofahrern, sondern nur den Multis. 26. März. Der letzte Tankrabatt hat den Steuerzahler 3 Milliarden gekostet. Größter Teil bei den Konzernen gelandet. Sollten wir auf gar keinen Fall wiederholen. 6. April. Ein Bundestagsabgeordneter oder ein Porsche-Fahrer braucht keine Entlastung auf Kosten der Allgemeinheit. Das Geld gehört dahin, wo es wirklich gebraucht wird. 13. April. Der Tankrabatt ist ein starkes Signal. Boom. Ja. Was jetzt? Ist es ein starkes Signal? Und war das alles, was Sie davor gesagt haben, etwas, was man halt so sagt? Nein. Oder bleibt das richtig und dann ist der Tankrabatt aber vielleicht doch kein starkes Signal? Das bleibt deswegen richtig, weil zum 1. April das neue Kartellrecht in Kraft getreten ist. Und mit dem neuen Kartellrecht können wir jetzt nachvollziehen, dass diese 17 Cent durchgereicht werden. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, dass zielgenaue Maßnahmen, die ich mir persönlich gewünscht hätte, nicht so schnell umsetzbar gewesen wären. Und der Tankrabatt jetzt beim Pendler ankommt, jetzt bei demjenigen, der auf Arbeitsfahrt ankommt und jetzt beim Omnibusunternehmer und beim Spediteur ankommt. Okay. Und das war die Abwägung. Politik ist die Kunst des Möglichen, hat Otto von Bismarck gesagt. Wir müssen es möglich machen, dass Politik auch handlungsfähig ist und nicht Diskussionen führt, die wir nicht schnell umsetzen können. Wenn es über weitere Maßnahmen, über die wir jetzt reden, dann wünsche ich mir persönlich, dass sie zielgenauer sind, wenn wir sie schnell umsetzen können. Und das wird die Aufgabe dieser Koalition sein. Das ist interessant, oder? Wie einen so Aussagen von gestern und vorgestern, wie schnell einen die dann einholen. Die werden ja nicht falsch dadurch, die Aussagen. Ich habe, der Hinweis ist, das Kartellrecht wird dafür Sorge tragen, dass dieses Geld auch durchgereicht wird. Und wenn nicht, dann werden wir dies das Kartellamt, das ist unabhängig, wir können da gar nichts tun. Aber das unabhängige Kartellamt kann dieses Übergewinn, die Übergewinne abschöpfen. Übergewinne? Das Kartellamt kann... Wir haben doch gerade Frau Lehmann erklärt, dass das mit den Übergewinnsteuern eine schlechte Idee war, wenn das alles beklagt wird. Übergewinne durch das Kartellrecht. Okay. Durch das Kartellrecht. Das ist keine Übergewinnsteuer. Das geht dann. Das Kartellamt hat die Möglichkeit, wenn es nachweist, dass die Mineralölkonzerne sich die Taschen voll gemacht haben, der Tankrabatt nicht durchgereicht wurde, dann hätten Sie eine der Möglichkeiten, das abzuschöpfen. Da haben Sie aber viel Vertrauen in Behörden, wo Sie gerade noch sagten, die müssten eigentlich alle verschlankt werden. Der Staat sollte Ich habe die DENA erwähnt als Beispiel. Ich könnte Ihnen noch andere Behörden nennen. Das Kartellamt ist die soziale Komponente in der sozialen Marktwirtschaft, die den Markt funktionieren lässt. Und die haben wir deutlich gestärkt. Und das nützt vor allem denjenigen, die wenig Geld haben. Das ist ein gutes Kartellamt. Lass uns einmal über das sprechen, worum es dann am Ende und ursächlich vor allen Dingen geht. Der arme Müller muss sich jetzt hier verteidigen für etwas, was er natürlich nicht angezettelt hat, Herr Brake. Er kann ja nichts dafür, dass die Straße von Hormuz blockiert ist. Können Sie uns einmal beschreiben, was dort gerade vor sich geht, warum das so relevant ist, was dort passiert? Was bedeutet das für den Welthandel? Und was heißt es, wenn es da zu so einer Störung kommt? Ich habe dieser Tage ein interessantes Datum gelesen. Am 10. April ist der letzte Tanker, der noch kurz vor dem Krieg losgefahren ist, in Europa angekommen. In Rotterdam nehme ich an. So. Das heißt, jetzt kommt ganz lange keiner mehr. Was bedeutet das? Wir merken einmal mehr, wie sehr wir vom Meer abhängig sind, wie sehr wir von den Seewegen abhängig sind, von maritimer Infrastruktur abhängig sind und gleichzeitig, wie wenig wir in der Lage sind, diese vitalen Interessen zu schützen. Und das, was ich jetzt gerade auch, ich habe mein tiefstes Mitgefühl, Herr Müller, jetzt hier in dieser Situation zu sitzen. Soldaten und Politiker haben etwas gemeinsam, denn in Krisensituationen muss auf Basis unvollständiger Informationen in kurzer Zeit müssen Entscheidungen getroffen werden und oftmals muss man sich hinter vielen schlechten Möglichkeiten für die am wenigsten schlechte entscheiden. Und Sie haben die Krankenschwester eben genannt, gerade die versteht das. Dass wir in einer Welt leben, in der wir nicht mit aller Gewalt versuchen können, Wohlfühlpolitik zu Hause zu treiben, während eigentlich diese Weltlage hier uns immer mehr Schmerzen abverlangt und absehbar auch immer mehr Schmerzen abverlangen wird. Das heißt, wir diskutieren über die Straße von Hormuz auch zum Beispiel den Einsatz von Kriegsschiffen der deutschen Marine. Solange wir aber zu Hause noch über den Spritpreis an der Tankstelle reden, reden wir über den Einsatz von Soldaten, die ihr Leben aufs Spiel setzen, damit zu Hause jemand womöglich ein bisschen mehr Geld in der Tasche hat, um Schrott im Internet aus China zu bestellen. Das ist okay. Das passt für mich nicht zusammen. Ja, das heißt, wir müssen wirklich anerkennen, um was es hier geht. Ich verstehe. Und wir reden auch über unsere Situation hier, während wir, wenn wir uns das angucken auf der Karte, Persischer Golf dahinter, das sind, also für uns bedeutet das 20% des Öls, 25% des Öls, 20% des Gases, die da normalerweise durchgehen, erreichen den Weltmarkt nicht. Und damit verknappt sich diese Ressource überall und betrifft uns auch. Und betrifft auch ganz viele andere Gesellschaften, die weniger Geld haben, weniger Resilienz haben, weniger Reserven haben. Anfälliger werden für Manipulation durch Dritte, die das wieder zu ihren Interessen nutzen können und ein Interesse haben, dass die Krise fortbesteht. Das heißt also, wir sehen, dass es hier für uns Probleme gibt. Aber was ist mit den Gesellschaften im Golf? Da kommt ja nichts mehr hin. 90% des weltweiten Warenverkehrs geht übers Meer, also nicht nur Öl und Gas. Da kommt also auch gerade nichts mehr an. Für die wird es sehr viel schneller existenziell als für uns. Und auch für uns wird es existenziell, wenn wir keinen Zugang mehr zum Seehandel haben. Das heißt, hier an diesem Beispiel müssen wir dringend unsere Instrumente schärfen und uns überlegen, wie wir das hinbekommen, wenn uns einer, wenn diese Einschläge noch dichter kommen, wenn uns einer unsere maritime Versorgungslinie noch dichter zu Hause kappt. Und wir versuchen müssen, unsere Gesellschaften verteidigungsfähig zu machen. Das heißt, das ist das Plädoyer sozusagen, nicht zu versuchen, überall ein Pflaster drüber zu kleben, sondern wirklich an der harten Wirklichkeit ins Auge zu gucken, das den Leuten auch zuzumuten. Genau so ist es. Und die Krankenschwester versteht das. So viele andere Menschen verstehen das auch. Und das ist letztlich die Kunst hier dann der Führung, auch zu sagen, diese harten Prioritäten bedeuten, wir machen letztlich eine ganze Menge Sachen nicht. Sie haben ja noch ein Gas vergessen, wenn ich das kurz... Helium reden wir gleich drüber. Frau Samiri, aus der Sicht des Mullah-Regimes, Was passiert da gerade an der Straße von Hormuz? Welchen Hebel haben die da plötzlich in der Hand? Also zunächst einmal muss man sagen, dass es ja Iran gelungen ist, durch diesen Krieg im Grunde genommen den Spieß umzudrehen. Also sie waren unter massivem Druck, sie standen mit dem Rücken zur Wand, sie hatten Massenproteste brutal niedergeschlagen in einer Gewalttätigkeit, wie wir sie in der Geschichte der Islamischen Republik noch nie vorher in dieser Form erlebt haben und das auch in kürzester Zeit. Weiß man mittlerweile nicht, wie viele Tote es wirklich gegeben hat? Wir wissen es nicht genau, aber das, was verifiziert ist, ist ja schon über deutlich 7.000 plus. Und wir müssen davon ausgehen, dass es mehrere 10.000 am Ende auch sein könnten. Es sind noch nicht alle Fälle verifiziert. Und wir kommen auch noch nicht ausreichend an Informationen an. Das ist ja Teil der Tragik für die iranische Bevölkerung im Moment. Die kommen gerade aus einem massiven nationalen Trauma und befinden sich jetzt plötzlich in einem Krieg, wo sie noch unter massiver Repression jetzt zu leiden haben. Also die kommt ja auch noch dazu. Wir haben jetzt die ersten Hinrichtungen erlebt, wo Menschen gehängt worden sind. Das machen die weiter, jetzt im Krieg. Das machen sie im Krieg. Menschen, denen unter anderem vorgeworfen ist, für die Israelis spioniert zu haben beispielsweise. Die Repression hat ein enormes Ausmaß angenommen. Also selbst für iranische Verhältnisse enormes Ausmaß. Die Kommunikation, digitale Sphäre während des Krieges. Sind während des Krieges enorm unter Überwachung. Es ist viel, viel schwieriger, an Informationen ranzukommen. Und die wirtschaftliche Situation ist desolat. Aber das ist ein Staat, der immer wieder gezeigt hat, dass sie bereit sind, diese Kosten für die Bevölkerung de facto zu tragen. Und die auch jetzt bereit sind, diese Kosten zu tragen und mit der Straße von Hormuz nun ihre Hand an einem Hebel haben, in einer Art und Weise, wie das vorher nicht der Fall war. Und wenn wir eins wissen mit Blick auf Iran, dann ist das, wenn sie einmal die Hand haben an so einem Abschreckungsinstrument, dann lassen sie nicht ohne weiteres los. Und selbst wenn wir jetzt diese Blockade erleben durch die Amerikaner, wir haben ja jetzt quasi eine doppelte Blockade, also die Straße und den Seeverkehr zu befreien, indem man jetzt doppelt blockiert, ist schon mal für sich genommen etwas sozusagen skurril. Aber wir haben das Problem, wenn wir darüber reden, wie kann sich das noch weiter verschärfen. Iran hat ja Optionen. Sie haben unter anderem die Option, eine zweite Meerenge zum Beispiel im Seeverkehr zu blockieren oder zu behindern. Ist Bab el-Mandab, also die Meerenge, die sozusagen den Golf von Aden mit dem Roten Meer verbindet. Ja, vielleicht können wir das einmal auf der Karte zeigen, ne, wo die Houthi dann ins Spiel kommen. Auf dem Weg zum Suezkanal. Das heißt, wenn sie da nicht durchkommen, müssten sie einmal den afrikanischen Kontinent umfahren. Das sind enorme Transitwege und enorme Transitkosten. Und da hätten sie theoretisch die Möglichkeit, über da die jemenitischen Verbündeten. Da sehen wir diese Enge von den Houthi kontrolliert, die schon mittendrin sind. Die sind noch nicht mittendrin, aber wir wissen, dass sie die Kapazität haben. Sie haben ja Ende 2023 beispielsweise für diese massive Obstruktion gesorgt auf 2024. Und sie haben sich jetzt schon begrenzt militärisch an diesen Kriegen, an dieser kriegerischen Auseinandersetzung beteiligt, indem sie Raketen auf Israel abgefeuert haben. Und es ist absolut denkbar, dass sozusagen Iran auch diese Karte mittels der Houthi-Verbündeten zieht. Dann haben wir tatsächlich einen Fall, wo zwei Meerengen der globalen Wirtschaft blockiert sind oder massiv beeinträchtigt sind, wo 10% des Seehandels durch diese Route gehen, wo wir noch mehr auch sozusagen Druck spüren werden in Europa, was das betrifft. Das heißt, auch diese Option ist noch da für Iran. Und das zeigt so ein bisschen, so leicht ist es nicht, einfach den Druck auf sie zu erhöhen. Das ist so ein bisschen dieses typische Maulwurfshügel-Konzept. Ja? Sie versuchen einmal, den Hügel platt zu drücken. Und zwei Meter weiter kommt gleich wieder poppt der nächste Hügel auf. Das ist die Problematik, der wir gegenüberstehen. Und das macht es so schwierig im Umgang mit diesem System. Herr Bracke, man konnte sich das ja nie so richtig vorstellen als Nicht-Militärexperte, dass auch die Houthis beispielsweise oder eben auch die Mullahs in der Lage sein würden, sowas so zu kontrollieren gegen eine Weltmacht. Machen die dann aber plötzlich, obwohl die gesamte Marine, glaube ich, mittlerweile alles am Meeresgrund liegt, wenn ich das richtig im Kopf, die sind komplett weg. Und trotzdem sind sie in der Lage, diese Art von Terror auszuüben. Können Sie uns einmal mitnehmen in diese Welt der Minen, der Unterwasserminen? Was sind das für Minen? Wie funktionieren die? Worüber reden wir? Welche Technologie? Ist das eine Mine, wo man zufällig dagegen stößt und macht es kabum? Oder sind wir da heute leider Gottes sehr viele Schritte weiter? Ja, also ich sag mal sowohl als auch. Ne? Der Iran verfügt über einfache, primitive Ankertauminen sozusagen, die wirklich wie in den Weltkriegen so funktionieren, da fährt ein Schiff gegen, das Ding geht hoch. Die werden besonders perfide, wenn die Kette nicht mehr da ist und diese Minen einfach rumtreiben und willkürlich Schiffe gefährden. Das ist auch eine Situation, die es im Golf auch in den früheren Kriegen gab. Das heißt also, das ist eine Verschärfung der Situation, mit der man hier auch noch umgehen können muss. Dann haben wir aber auch modernere Minen, die aber auch seit, ich sag mal, 20, 30, 40 Jahren bereits existieren, die also auch jetzt keine völligen Weltneuheiten sind, die in der Lage sind, aus der Ferne angeschaut ausgeschaltet zu werden, die ja, zum Beispiel auf hydroakustische Signale reagieren, also bestimmte Schiffe an ihrem Klang erkennen können oder an Magnetsignaturen, also gar nicht unbedingt bei jedem Schiff hochgehen, sondern das heißt, nur bei dem einen. Das heißt, der lässt die ersten 10 durch und bei dem einen, auf das erwartet, geht das Ding hoch. Genau so ist es. Das heißt also, das ist denkbar. Es gibt auch Kombinationen möglicherweise aus Unterwasserdrohnen und Auslösungen, ähnlich wie eine Mine. Auch das ist alles technisch möglich und man kann davon ausgehen, über die Unterstützungsnetzwerke, die der Iran ja hat, übrigens das Thema Houthis. Die Houthis haben ja nicht alleine agiert, sondern waren Proxys des Irans und waren direkt verknüpft über den Iran mit Russland, aber auch mit mindestens stillschweigenden, aber auch materiellen Unterstützung durch China. Das heißt also, wir haben hier eine Situation, wo wir davon ausgehen können, dass Technologien, die wir uns vorstellen können und die es an anderer Stelle gibt, auch hier zum Einsatz kommen können. Und so eine Minensperre wird im Idealfall auch nicht isoliert eingesetzt, sondern in Kombination, wie es der Iran ja zeigt, mit billigen Drohnen, mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen, die also das komplette Spektrum an Verteidigungsfähigkeit, zum Beispiel auch eines hochmodernen Kriegsschiffes, an seine Grenzen bringen können. Das sind also Dinge, mit denen nicht mal die hochgerüstetsten Marinen der Welt völlig risikolos umgehen wie können. Holt man und Handelsschiffe schon mal gar nicht. Ja, wie holt man denn sowas wieder raus? Ja, wenn wir jetzt in so einer Situation sind, dann müssen wir sozusagen in gleicher Weise technologisch antworten. Wenn wir mit alten Mitteln versuchen, hiermit umzugehen, also Minen zu räumen von Hand, wenn man so will. Das ist zwar immer noch viel Technologie zum Einsatz, die da kommt. Und man muss aber nach dem jetzigen Stand der Technik mit Minenräumbooten beispielsweise dahin, um dann mit Personal vor Ort, die lange ausgebildet sind, die selten sind, diese Boote sind selten, um dann mit Technologie Minen erstmal zu identifizieren, sie dann zu räumen. Es gibt aber auch heute schon Systeme, die ferngelenkt, unbemannt, autonom sowas können. Gebiete bestreifen, erkennen, ist da irgendwas anders, hat da jemand über Nacht was hingelegt? Und dann kann ich immer noch entscheiden, kann ich das umfahren, kann ich es sprengen oder muss ich es aufwendig, ich sag mal, umweltschonend räumen, wie wir das in der Ostsee machen würden. Jetzt aktuell mit Weltkriegsmunition beispielsweise. So, und die Amerikaner, wie waren die darauf vorbereitet? Gar nicht offensichtlich? Das ist doch bekannt, sowas wissen ja nicht nur sie. Ja, sie haben kurz vorher sogar ja noch Minenräumkräfte in der Region außer Dienst gestellt und abgezogen. Das heißt also hier, das abgezogen. Ist das, ja, also das ist ja letztlich das, was ich am Anfang meinte. Anhand der allein der Operationsführung kann man sehen, dass offensichtlich, ich sag mal, fachkundiger Rat der Marine nicht gehört wurde. Das kann verschiedenste Gründe haben, warum nicht. Aber es ist ziemlich offensichtlich an der Operationsführung, an der Kriegführung erkennbar, dass da Dinge nicht berücksichtigt wurden, die die US Navy natürlich weiß und auch seit Jahrzehnten weiß und selbst dort erlebt hat. Im Tankerkrieg Ende der 80er Jahre sind ebenfalls Tanker durch Kriegsschiffe dort durcheskortiert worden. Übrigens nach einem Muster, was man hier auch wieder dringend bedenken muss. Die Tanker sind unter nationale Flagge der USA genommen worden und unter die Führung der Marine und damit Verantwortungsübernahme durch die Marine, durch den Staat. Nicht mehr in der Hand ziviler Kapitäne, ziviler Reedereien und damit auch der Verantwortungslast für Personenschäden, für das Menschenleben bei den Kapitänen. Ging auf die Marinen über, aber man stellte fest, hier sind Minen. Damit konnte die US Navy damals nicht umgehen, also ließ man dann die Handelsschiffe vorwegfahren, denn die sind leichter zu verschmerzen als der seltene Zerstörer. Und das ist auch eine ganz einfache Rechnung. Es gibt viel mehr Tanker in Europa, als wir Kriegsschiffe haben. Es gibt viel mehr Containerschiffe, als wir Kriegsschiffe haben. Da würde man den Teufel tun und eins von denen einsetzen, um eine Stahlhülle zu schützen. Wenn es um Menschenleben geht, ist es im Frieden natürlich wichtiger, diese Menschenleben zu schützen. Mhm. Wir sind aber längst nicht mehr in einer reinen Friedenssituation. Ja, ist richtig. Das heißt, wir reden über existenzielle Krisen. Und existenzielle Krisen erfordern am Ende, dass das Überleben des Staates möglicherweise höher gestellt wird, auch als das Leben von Soldaten. Aber das ist genau der Punkt hier. Dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass diese Art von Entscheidungen längst anstehen. Wenn Herr Brake, Frau Samirirath sagt, das steht längst an und das war eigentlich jedem ernstzunehmenden Militär klar, war dem Regime, war den Iranern, war denen klar, was sie da für einen Hebel in der Hand haben? Und wie haben die sich darauf vorbereitet, über Jahre, Jahrzehnte hin? Also erstmal, das ist ja ein Szenario, was wahrscheinlich zu den bekanntesten Kriegsszenarien und Kriegsspielszenarien überhaupt global gehört. Das ist etwas, das seit Jahrzehnten eigentlich überall durchgespielt wird, in Israel, in den USA, in Iran. Iran hat ja noch kurz vor dem Krieg selber entsprechende Übungen in der Straße von Hormuz durchgeführt. Man war sich dieses Hebels bewusst, man hat ja eigentlich regelmäßig damit auch gedroht. Mhm. Was wir allerdings sehen ist, sie müssen es immer erstmal umsetzen und dann bestimmte operative Erfahrungen sammeln, um zu sehen, wie wirksam etwas ist. Und ich glaube, hier ist das deutlich wirksamer gewesen vielleicht auch, als man es selbst also mit Iran erwartet hätte. Also die wissen jetzt etwas, was sie vorher nur vermutet haben. Sie haben jetzt die Erfahrung damit. Ja. Vorher war es eine Androhung. Jetzt ist es ein klares Abschreckungsinstrument im Werkzeugkasten Irans. Darauf werden sie auch nicht vollständig verzichten, davon ist auszugehen. Und sie haben eben gesehen, wie wirksam es tatsächlich sein kann. Und da sind wir tatsächlich an dem Punkt. Ich Ich fürchte, es wird eben nicht reichen, zu versuchen, das militärisch in irgendeiner Form zu lösen. Es wird immer ausreichend für Iran, irgendeine Drohne aus dem Festland abzuschießen. Und sie können 20 Drohnen abschießen, die Iran sehr billig und sehr schnell produzieren kann, auch nachproduzieren kann, regelmäßig. Weiß man da, welche Kapazitäten haben die? Was können die produzieren? Die können mehrere hundert pro Tag produzieren. Mehrere hundert pro Tag? Also, sie können mehrere Dutzend pro Tag und dann sind sie bei mehreren hundert auch im Monat. Und teilweise, je nachdem, wie man rechnet, können sie bis zu 1000 Drohnen. Also gibt es unterschiedliche Rechnungen zu. Das ist anders als bei den Raketen, die sie eben nicht so schnell nachproduzieren können. Und jetzt können sie 50 Drohnen abschießen, vielleicht wenn zwei landen. Richtig. Sie finden keine Versicherungsfirma, die ihnen diesen Verkehr dort sozusagen versichert. Das reicht ja dann schon aus. Insofern, wir sind an einem Punkt, wo es mit rein militärischen Mitteln nicht zu lösen sein wird. Sie brauchen eine politische Verständigung um die Straße von Hormuz. Und das ist der Punkt, wo wir in einer sehr schwierigen Situation sind. Ich denke, die Trump-Administration und die Amerikaner wissen, im Grunde genommen hat sich Iran für sie als Treibsand erwiesen. Je mehr sie um sich schlagen, desto tiefer versinken sie. Und es wird so nicht zu dem gewünschten Ergebnis führen. Man braucht aber eine Art gesichtswahrende Lösung. Jetzt hat man diese Blockade. Wir haben bis zum 22. April, bis quasi der Waffenstillstand erstmal ausläuft, der bislang deklarierte fragile, wenn man das überhaupt noch Waffenstillstand nennen kann. Und bis dahin wird man versuchen, so weit wie möglich Druck auszuüben. So verstehe ich die Blockade auch, als Verhandlungsprinzip und Instrument der Amerikaner zu gucken, okay, in Islamabad, das hat uns nicht gereicht. Wir sind eigentlich überhaupt nicht weitergekommen mit den Iranern. Jetzt erhöhen wir noch mal den Druck in der Hoffnung, dass wir in der nächsten Verhandlungsrunde vielleicht mehr rausschlagen können. Okay. Das ist eben die schwierige Situation, jetzt in der man sich befindet. Verstehe ich, warum Sie von Verzweiflungstat sprechen. Und das Bild mit dem Treibsand, das ist ein sehr prägnantes Bild. Herr Barke, weil Frau Samiri hat gerade über Versicherung gesprochen hat. Wie läuft dieses Business? Ich habe das vorhin in der Vorstellung kurz angedeutet. So ein modernes Handelsschiff, sagen Sie, das kostet sehr schnell deutlich über eine halbe Milliarde. Nur das Schiff. Das heißt, wenn das voll beladen ist, worüber reden wir dann? Ja, also die Schiffe sind in der Regel etwas günstiger als diese halbe Milliarde. Also, aber man kann ungefähr rechnen, Faktor 3 sozusagen kommt dann der Ladungswert obendrauf. Und wenn ich jetzt ein Schiff habe, was 150 Millionen kostet, dann ist die Rechnung eben nicht mehr kompliziert. Oder bei 250 Millionen für ein großes Containerschiff, dann bin ich eben bei so einer Milliarde. Das heißt, das sind mitunter kleine Volkswirtschaften, die dann dort über die Weltmeere fahren. Und wenn sie verloren gehen oder quersitzen im Suezkanal beispielsweise und noch andere Schiffe blockieren, dann hat das reale Effekte, die man bis hier nach Deutschland hinein merkt. Das sind also keine kleinen prozentualen Ausschläge, sondern das bedeutet, dass Leute in ihren Haushalten merken, da funktioniert gerade in der Welt was nicht. Ja, und ich würde gerne an einen Punkt anknüpfen, den Sie gerade nannten, mit den Raketen. Die Amerikaner und die Israelis haben in den ersten zwei Wochen dieses Krieges eine Jahresproduktion, etwa 1000 Flugabwehrraketen, eine Jahresproduktion der heutigen Kapazität verschossen gegen Drohnen, Marschflugkörper und ballistische Raketen, die aus dem Iran abgefeuert wurden. Und jede Rakete, die wir da unten verschießen, als Westen sozusagen, die wird in Russland und in China mitgezählt. Das sind auch die Kapazitäten, aus denen Europa nachversorgt wird, aus denen die Ukraine nachversorgt wird, aus denen die Golfstaaten nachversorgt werden. Das heißt also, alles das, was wir hier einsetzen, spielt nicht nur unter dem Gesichtspunkt eine Rolle, riskieren wir da das Leben unserer Soldaten, gehen wir mit dieser Krise wie und auf welche Weise um, sondern wir setzen auch Ressourcen ein, die wir so schnell nicht wiederkriegen, die wir dringend brauchen, um hier glaubwürdig abschrecken zu können und im schlimmsten Fall uns verteidigen zu können. Und gehen Sie davon aus, dass die Iraner auch mitzählen? Natürlich. Das ist Teil des Drucks. Teil dieses Szenarios, dass man also sagt, wir halten eure Luftschläge aus. Und im Zweifelsfall in der Kombination aus Straße von Hormuz plus die Fähigkeit, weiter mit Drohnen anzugreifen, sitzen wir sozusagen gefühlt am längeren Hebel. Und wenn Sie gerade sprach von Versicherungen, wie funktioniert dieses Geschäft? Also gibt es die Versicherung, die alles versichert? Was kostet die? Oder sind bestimmte Szenarien, beispielsweise Krieg, von vornherein ausgeschlossen, gar nicht drin? Genau, also stellen Sie sich vielleicht das ähnlich vor, wie das bei der Kfz-Versicherung der Fall ist. Da können Sie eine ganze Menge Sachen versichern, aber mutwillige Beschädigung ist da nicht drin. Das macht keiner mit. Keine Versicherung sagt, wenn jetzt der Nachbar auf die Idee kommt, mit dem Hammer die Motorhaube zu zertrümmern, das kann man nicht einfach versichern. Und genauso ist es hier auch. Es gibt zwar War Risk Insurances, in denen das Wort Krieg drinsteckt, die sind aber gedacht für die Fälle, in denen der Übergang zu einem Krieg eine Rolle spielt, wo also noch Restrisiken sind, die irgendwie kommerziell aufgefangen werden können. Aber sobald echter Krieg eintritt, dann funktioniert eine War Risk Insurance nicht mehr. Denn dann sagt jede Versicherung, Moment, diese Art systematischer, mutwilliger Zerstörung von Handelsschifffahrt oder Gefährdung, das kann keiner mehr versichern. Und das sind eben genau diese Momente, in denen zum Beispiel die Golfstaaten gerade existenziell bedroht sind, wo sie aus der kommerziellen Schifffahrt längst raus müssten. Das ist nichts, womit sie vertraut sind. Das ist etwas, was eigentlich aus dem Wissen maritimer Nationen, auch aus den Weltkriegen bei uns kommt, wo Konvois eingerichtet wurden, um damit umzugehen. Wo im Zweiten Weltkrieg die Amerikaner über den Atlantik die Alliierten in Europa versorgt haben und dabei fast 9000 Seeleute verloren haben. Zivile Seeleute, die aber dann in die Pflicht genommen wurden, zu dienen, wie Soldaten. Und die haben auf einigen Routen Frachtschiffe, zwei Drittel der Frachtschiffe verloren, haben aber dieses eine Drittel, was ankommt, war so wichtig für den Kriegserfolg sozusagen, für das Überleben, dass man das in Kauf genommen hat. Und diese Art zu denken, diese Logik, die ist eben verwandt einer militärischen Logik, einer Existenzlogik von Staaten. Verstehe. Und das müssen wir als Instrumentarium wieder bereitlegen. Mhm. Und das ist heute gar nicht mehr so einfach sozusagen. Genau. So schwer das ist, so einfach ist das nicht mehr, wie das früher mal aufgrund der Strukturen war. Genau, das wollte ich Sie sagen, zum Abschluss dieses Komplexes noch mal fragen. Sie sagen, mit Beginn der Globalisierung, grob gesprochen, verändert sich unsere ganze Art und Weise, Handel zu treiben. Verändert sich auch dieses Geschäft für immer. Warum? Was hat sich da verändert? Was ist der neue Charakter von Welthandel? Also der logische Sprung war früher, Schiffe hatten oder Nationen hatten nationale Handelsflotten, die im Wesentlichen den Haupthandel dieser Nationen abgedeckt haben. Der Sprung, der nach den 90er Jahren immer mehr eine Rolle spielte, war, dass man gesagt hat, es geht um ein Gesamtsystem von Handel und es ist uns völlig egal, welche Flagge auf dem Schiff weht, welche Besatzung dieses Schiff fährt, wem das Schiff gehört. Hauptsache, die Fracht wird irgendwo abgeholt, kommt irgendwo an. Und das System als Ganzes ist schützenswert. Das ist auch immer noch so. Das heißt, unsere vitalen Interessen werden überall auf der Welt potenziell bedroht, wenn dieses System genug gefährdet wird. Unsere Landes- und Bündnisverteidigung ist eben nicht nur an unseren Grenzen oder den Grenzen der NATO oder der EU, sondern überall da, wo unsere vitalen Interessen gefährdet werden. Das ist das eine. Das andere ist aber eben auch, dass wir eine systematische Entwicklung hatten, die vor 20 Jahren, sogar über 20 Jahren begann, wo in China erkannt wurde, wie wichtig Seehandel nach wie vor ist, und zwar nationale Kontrolle über diese Fähigkeit, auch als machtpolitischer Hebel. Mhm. Wir sind heute in einer Situation, wo wir noch in einer Logik glauben oder lange geglaubt haben, blauäugig, das geht um das Gesamtsystem, während China mittlerweile 20% der weltweiten Handelsflotte direkt kontrolliert, 60% der weltweiten Handelsflotte etwa finanziert. Und darüber die Möglichkeit hat, wenn Kredite platzen, wenn die Bank sagt, mein Kredit wird nicht bezahlt, muss das Schiff an die Kette gelegt werden, überall, global, weil alle Vertragspartner hier drin sind, kommt dieses Schiff nicht mehr da an, wo es hin soll, steht uns auch für die nationale Notfallversorgung erstmal zumindest kurzfristig nicht zur Verfügung. Und was China eben auch aufgebaut hat, ist systematisch die Schiffbaukapazitäten. Fast 70% des weltweiten Schiffbauvolumens findet heute in China statt. Wahnsinn. Keine 2% des weltweiten Schiffbauvolumens findet heute noch in Europa statt. Wow. Und nur ein zwei Zehntel, versus 70. Und ein Zehntel in der Größenordnung des weltweiten Schiffbauvolumens, also ein Zehntel Prozent des weltweiten Schiffbauvolumens findet noch in den USA statt. Das heißt, da ist der Schiffbau im Grunde erledigt. Selbst bei Kriegsschiffen ist es so, dass sich die USA in Südkorea als verlängerte Werkbank bedienen müssen, weil sie viele der zentralen Fähigkeiten in der Stahlbearbeitung verloren haben. Bei uns ist das zum Glück noch nicht der Fall. Aber wir müssen dringend hier ansetzen und sagen, was können wir aus diesen bestehenden sozusagen noch knapp 2% in Europa rausholen, um uns resilienter und unabhängiger zu machen von jemand anderes Kontrolle unserer vitalen Existenzgrundlagen, unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn wir darüber reden, dass wir offensichtlich dann Industriejobs brauchen, die Jobs, von denen ganz lange Politiker glaubten, brauchen wir nicht mehr. Wir gehen in Dienstleistungsgesellschaften rein. Die brauchen wir aus strategischen Gründen. Ja, und wir haben das Glück, dass in Deutschland das eben nicht so radikal verändert worden ist. Wir haben Reedereien, wir haben Werften, die in der Lage sind, noch Stahlbau zu machen. Wir haben auch noch Stahlwerke. Genau. Aber das sind sozusagen, das ist der Nukleus, der Kern, aus dem wir wieder etwas aufbauen müssen, was uns in der Krise hilft. Das heißt, deswegen zurück zu dem, worüber wir eben gesprochen haben. Statt mit der Gießkanne überall Geld hinzugeben, müssen wir uns im Grunde aus meiner Sicht auf Sektoren fokussieren, die uns in unserer Resilienz stärken, in diesen überlebenswichtigen Situationen, die wir heute schon am Horizont sehen können, die teilweise sehr, sehr viel dichter an unserer Realität dran sind, als wir sie jemals gedacht haben und gerne haben wollen. Frau Samirirat, Iran, wie fest sitzt dieses Regime eigentlich noch im Sattel? Ich habe das vorhin kurz vorgetragen, Wirtschaftskrise, katastrophal. Wenn man dann Scheine rausbringt, 10 Millionen Rial, ein einziger Schein, der dann im Gegenwert 6,50 Euro wert ist. Wenn ich höre von Internet, das dann so reduziert, gedrosselt ist, dass keiner mehr, der ein kleines Online-Business hat, überhaupt noch irgendwas veranstalten kann, wenn Leute plötzlich massenhaft nach Hause geschickt werden, weil nicht mehr bezahlt werden kann und so weiter. Wie fest sitzen die noch im Sattel? Das heißt ja immer, die können das endlos lange durchhalten. Aber wie lange können die das wirklich? Also endlos würde ich nicht sagen, das ist immer schwierig, davon auszugehen, dass sich irgendwas endlos im Sinne von, die können das länger als die Amerikaner. Aber sie können wahnsinnig viel absorbieren tatsächlich, hat ja auch was damit zu tun, wie viel sie bereit sind, einer Bevölkerung zuzumuten. Mhm. Und da zeigt die Geschichte der Islamischen Republik, sie ist bereit, eine Menge zuzumuten. Und sie hat sehr viel Erfahrung mit dieser Art von Wirtschaftskrisen. Mhm. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, auch jetzt durch den Krieg, die wirtschaftliche Lage ist desolat. Wir erleben ja auch nicht nur sozusagen die hohe Inflationsrate insgesamt, sondern bei einzelnen Gütern, wie zum Beispiel Grundnahrungsmitteln, haben sich die Preise ja sogar verdoppelt. Also bei Reis, Weizen zum Beispiel. Und wenn es jetzt diese Blockade länger geben sollte, dann hat das auch Auswirkungen auf Irans mögliche Weizenimporte zum Beispiel. Ja. Das ist Teil der Problematik. Es gibt eine unglaubliche Unzufriedenheit in der weiten Bevölkerung. Aber wir sehen auch, es gibt zunehmende Repression. Es gibt sehr viel mehr Kontrolle über den Apparat. Wir sehen eine zunehmende Militarisierung dieses Systems. Und wir erleben, dass eigentlich an den Grundstrukturen sich nicht wahnsinnig viel verändert hat. Das ist ja sozusagen eine der, wenn man so will, Fehlkalkulationen der Trump-Administration, zu glauben, durch diesen Krieg würde sich der Charakter dieses Systems ändern. Mhm. Also wenn schon nicht Regime-Change, dann nimmt man zumindest an der Spitze Khamenei als Staatsführer raus. Mhm. Und dann ist das vielleicht die nächste Riege, Führungsriege, mit der man ein bisschen anders operieren und arbeiten kann. Was wir aber sehen ist, dieses System hat einfach ein Khamenei durch einen anderen ersetzt. Exakt. Wir erleben, dass Widerstand nach wie vor ein zentrales Motiv ist des politischen Diskurses. Und wir sehen, dass politische Entscheidungsprozesse und der Militärapparat weitestgehend intakt sind. Das heißt, es gibt keine Anzeichen für Inkohäsion, es gibt keine Anzeichen für Erosion quasi in diesem System. Wir sehen eher eine Verschärfung der sozusagen Repression und Verschärfung der Kontrolle über diesen Staat. Und die wirtschaftlichen Folgen werden sich aber bemerkbar machen. Die machen sich auch jetzt schon bemerkbar. Man muss aber auch sagen, jetzt bei der Blockade beispielsweise, ja, es kann weniger importiert werden. Mhm. Iran kann eventuell auch nicht weiterhin Öl durch die Straße von Hormuz exportieren, was sie ja die ganze Zeit bequem während des Krieges gemacht haben. Sie selber haben ja exportiert, etwa 1,5 Millionen Barrel pro Tag. Das sind dann bei den gestiegenen Ölpreisen. Insbesondere nach China, ne? Ich glaube, 90% wird nach China verkauft. 80-90% gehen an China. Ja. Die Chinesen machen das ja auch nicht aus Gutmütigkeit, dass sie sozusagen sanktioniertes Öl Iran abnehmen, sondern sie kriegen erhebliche Rabatte von Iran angeboten. Das heißt, Iran hat zwar auch profitiert von gestiegenen Ölpreisen, aber nicht in dem ganzen sozusagen Ausmaß, wie vielleicht andere das tun. Aber Iran hat ja Möglichkeiten, zum Beispiel in den Golf von Oman weiterhin Öl zu exportieren. Nicht viel, aber immerhin. Und sie haben etwa, sie haben ja noch Reserven quasi in Tankern ihrer Schattenflotte, die dann unter anderen Flaggen unterwegs sind, unter indonesischer Flagge beispielsweise vor der Küste von Malaysia. Da sind ja auch noch mal etwa 170 Millionen Barrel, die sie haben. Und das würde bedeuten, dass sie noch 4 Monate, 5 Monate, je nachdem wie man rechnet, auch bei anhaltender Blockade weiterhin Öl exportieren könnten. Aber wir sind genau bei der Frage, ab wann kippt es? Und das ist tatsächlich eine Gretchenfrage auch für die iranische Führung. Wir haben in der Vergangenheit oft erlebt, dass die Iraner zwar sehr viel Leverage aufgebaut haben, sehr viel Druck, aber sehr schnell das wieder verspielt haben, weil sie ihre eigene Position überschätzen, weil sie nicht zu wesentlichen Zugeständnissen bereit waren. Und die neue iranische Führung muss jetzt zeigen, dass sie versteht, an welchem Punkt sie Kompromisse eingehen muss, auch mit der Trump-Administration. Ja. Und wo wäre dieser Kompromiss? Aber was ist die entscheidende, also ganz am Ende, die entscheidende rote Linie? Geht es ums Atomprogramm? Worum geht's? Was müssen die aufgeben? Iran, eine rote Linie könnte man sagen, ist das Recht auf Anreicherung. Also es ist ja auch eine der kritischen Punkte gewesen jetzt in Islamabad. Ja. Da soll es ja den Vorschlag der Amerikaner gegeben haben, dass Iran zumindest auf 20 Jahre hinweg auf Anreicherung verzichtet. Und Iran soll gesagt haben, naja, wir bieten eher so 5 Jahre an, das ist nicht viel. Aber überhaupt das Recht auf Anreicherung anzuerkennen, ist für Iran elementar. Und das muss nicht mal bedeuten... Mit welchem Zweck? Also die wollen die Bombe. Das hat nichts erstmal mit der Bombe an sich zu tun. Das eine ist, sie wollen die Kapazität haben, dass sie, wenn sie sie entscheiden sollten, tatsächlich entsprechende Kapazitäten aufzubauen, diesen Hebel nicht aus der Hand geben. Und das zweite ist, wir reden von einem Programm, in das Iran jetzt über Jahrzehnte investiert hat. Das ist zu einer Frage der nationalen Identität geworden für diese Islamische Republik. Das ist nicht mehr irgendeine Frage. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn Iran einmal sozusagen Zugriff hat auf ein Abschreckungsinstrument, dann lassen die nicht ohne weiteres los. Sie geben es nicht komplett aus der Hand. Was sie tun können, ist versuchen, selber ihre Hand aufs Instrument zu legen und den Würgegriff etwas zu lösen. Aber diese Idee, dass sie dem komplett das entreißen können, das ist sehr, sehr schwer umsetzbar. Wir sehen das bei der Unterstützung von nichtstaatlichen Akteuren wie Hezbollah, Hamas, palästinensischer, islamischer Dschihad und so weiter. Wir sehen es im Atomprogramm, wir sehen es beim ballistischen Raketenprogramm, wir sehen es im Drohnenprogramm. Alles Bereiche, wo Iran sagt, ich diskutiere nicht darüber. Ja? Im Atombereich, die Frage ist ja, wie lange man sich das leisten kann. Iran konnte es sich bislang relativ lang leisten. Und dann ist auch die Frage, wie lange können sich die Amerikaner das leisten? Exakt. Also die Idee der Trump-Administration, Iran mit maximalem Druck zu mehr Zugeständnissen zu bewegen, ist ja schon seit 2018 eine, die Trump vollzogen hat, indem er gesagt hat, 2018, Atomvereinbarung geht mir nicht weit genug, ist nicht ausreichend, kündige ich auf, durch maximalen Druck erreiche ich mehr. Wir sind nicht ein Zentimeter weiter. Wir sind nicht ein Zentimeter weiter über die Atomvereinbarung hinaus. Ja. Nach zwei Kriegen innerhalb von 8 Monaten und etlichen Kosten, die für die gesamte Region entstanden sind. Da bin ich noch nicht mal bei der globalen Weltwirtschaft. Wir reden hier von Kosten für Iran und darüber hinaus von hunderten Milliarden Dollar, die an Schaden entstanden sind, auch an ziviler Infrastruktur in den Golfstaaten, in Israel, in Iran selbst. Klar, Wahnsinn, ja. Und dafür dann zu fragen, was kriegen wir am Ende raus? Ich habe Zweifel, dass wir, wenn wir zu einer Vereinbarung finden am Ende, tatsächlich die substanziell über das hinausgeht, was wir ohne militärische Mittel von Iran hätten kriegen können und ohne militärische Mittel von Iran in der Vergangenheit schon bekommen haben. Mit der Bitte um kurze Antwort, weil wir nur noch ganz kurze Zeit haben. Aber die Iraner haben ja jetzt sozusagen zweimal die Erfahrung gemacht, du verhandelst, du sitzt gemeinsam am Tisch und während der Verhandlungen wirst du angegriffen. Mhm. Es ist beim 12-Tage-Krieg passiert, das ist jetzt wieder passiert. Das heißt, wie schwer wird es sein, da irgendwie sowas wie ein gegenseitiges Vertrauen wieder aufzubauen. Das ist doch dringend nötig, um überhaupt eine Verhandlung zu führen. Vertrauen gibt es nicht, wird es auch ohne weiteres nicht geben. Mhm. Was Sie ja wollen und verlangen, ist eine Art Sicherheitsgarantie. Jetzt ist die Frage, wie definieren wir Sicherheitsgarantie? Genau. Also gibt es zum Beispiel ein Bekenntnis der Amerikaner zu sagen, solange Iran uns nicht angreift oder unsere Basen, greifen wir die Iraner nicht an. Oder wenn wir zum Beispiel über die Straße von Hormuz sprechen, können wir da eine Art internationales Gremium etablieren, in dem neben Iran auch andere Akteure, regionale oder auch extraregionale Akteure drin sitzen, um gemeinsam über bestimmte Prozesse zu besprechen. Das müsste kodifiziert werden, das müsste völkerrechtlich legitimiert werden. Das ist ein komplizierter, schwieriger Prozess. Aber das sind so Bereiche, wo man sagt, man regionalisiert und internationalisiert, sodass es ein Buy-in gibt, dass es sozusagen Stakeholder gibt, wo Iran sagen kann, okay, da ist etwas mehr Garantie da als vorher. Und früher oder später müssen auch die sich auf Konzessionen einlassen. Wie gesagt, auch für Iran schwindet sozusagen diese Spanne, in der sie noch etwas sozusagen als friedenspolitische Lösung, die diesen Krieg beendet, überhaupt entgegennehmen können. Denn auch sie drohen ja in eine größere Eskalationsspirale zu kommen. Wie gesagt, Bab el-Mandab könnte die nächste Spirale sein, die nächste Arena, in der wir uns Richtung Eskalation bewegen. Und dann wird es immer schwieriger, auch für die Iraner aus dieser kriegerischen Situation rauszukommen. Okay. Optimistischer wird es heute, glaube ich, nicht mehr. Wir müssen bei anderer Gelegenheit dann noch mal über andere Meerengen sprechen, die es ja auch noch gibt, ne, zwischen Indonesien, Malaysia und so weiter. Da geht ja auch ein unglaublicher Handel durch. Und auch das alles sehr anfällig, glaube ich, ein Thema für eine weitere Sendung. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.